Petrosino erwies sich schnell als ungewöhnlicher Vorgesetzter. Brillant und ausgesprochen fleißig, aber nicht sehr vertrauensvoll. Dank seines phänomenalen Gedächtnisses und nach jahrelanger Arbeit allein war er sich selbst genug. Nie hatte er Kollegen gehabt, auf die er sich verlassen konnte. Die dauernden Kränkungen der irischen Cops hatten ihn paranoid gemacht. So sollte ein dem ersten Einsatz entgegenfieberndes Mitglied des Squad einige Verdächtige beschatten. Doch Petrosino wollte partout nicht verraten, weshalb man die Männer verdächtigte oder worum es in dem Fall überhaupt ging. So lief das wochenlang. Petrosino hatte schwer darunter gelitten, wie seine Landsleute auf der Straße Mafiosi vor ihm gewarnt hatten. Woher sollte er wissen, dass diese Detectives nicht genauso waren? Trotz ihrer unterschiedlichen Vorgeschichten gab es etwas, das Petrosino und die anderen, von der Evening World inzwischen die geheimnisvollen Sechs genannt, miteinander verband. Die Feindseligkeit ihrer Kollegen. Das vorwiegend irisch besetzte Detective Bureau, einschließlich seiner leitenden Beamten, zeigte ihnen die kalte Schulter. Sie hatten kein Büro, berichtete eine Zeitung, keine Tür mit goldenen Lettern, keine schönen Schreibtische, kein Telefon, keine Stenografin, keinen Boten. Nicht einmal Aktenschränke hatten sie. Anfangs trug Petrosino die Akten des Squad noch im Kopf herum, wie er es von seinen eigenen Fällen gewohnt war. Seine Wohnung diente der Einheit übergangsweise als Zentrale. Vormittags traten die sechs Italiener zur Morgenbesprechung in 300 Mulberry an. Dann, wenn die Leute von der Mordkommission und dem Detective Bureau in ihre Büros zurückkehrten, zogen sie sich in eine Nische eines geschäftigen Flurs zurück und planten leise ihren Tag. Die vorbeigehenden Iren freuten sich über die betrübten Gesichter der italienischen Außenseiter.